F. Übung 26. Berufe. Was sind diese Leute von Beruf? Hören Sie und ordnen Sie im Buch die Bilder zu. Ich heiße Ahmed. Ich bin Taxifahrer von Beruf und arbeite in Frankfurt. Ich heiße Franz. Ich bin Bauer und arbeite auf einem Bauernhof. Ich bin Nadine und arbeite als Friseurin. Ich heiße Claudia und bin Hausfrau. Ich habe 3 Kinder. Mein Name ist Stefanie. Ich bin Ärztin von Beruf und arbeite im Krankenhaus. Ich heiße Birgit und bin Lehrerin an einer Grundschule. Ich heiße Patrick und bin Mechaniker bei BMW in der Werkstatt. Mein Name ist Christian und ich bin Maurer. Ich arbeite auf einer Baustelle. Ich heiße Jasmin und bin Studentin. Ich studiere an der Universität Heidelberg.